Leben ins Gesicht. Zusammenfällt nur die Haut. Das Gelände rennt. Träume mal vom Bunterberg und legt dich vor der Druckerberg im Schnee. Noch ein Verbrust über die Welt. Bist du kein Verlust? Bei McDonald's, die ihre Klammer flex, wenn ein Nachbar gerade verhungert ist und